Und wer Steuern zurückbekommt, der freut sich ja meistens darüber. Aber mehr Steuern zurückbekommen, als man gezahlt hat, das klingt ja eigentlich unmöglich. Hätte ich auch gerne. Funktioniert auch in den USA, geht aber nur, wenn man zum Beispiel so ein großes Unternehmen ist wie Facebook und das amerikanische Steuerrecht gut kennt. Für das Jahr 2012, da soll Facebook fast $1 Milliarde zurückgezahlt bekommen. Und wie das funktioniert, das habe ich mir erklären lassen vom ARD-Korrespondenten Wolfgang Stuflesser in Kalifornien, wo Facebook ja seinen Sitz hat. Und ich habe ihn gefragt, geht denn da alles mit rechten Dingen zu? Rechtlich gesehen schon. Im Grunde ist es eine besondere Regelung im US-Steuerrecht, bei der die Steuern, die die Manager einer Firma zahlen, verrechnet werden mit den Steuern, die die Firma selbst zahlen muss. Also diese Regel, die greift dann, wenn diese Manager Aktien ihrer Firma zu besonders günstigen Bedingungen kaufen können. Es hängt also auch damit zusammen, dass Facebook ja voriges Jahr gerade an die Börse gegangen ist. Wenn ich das richtig verstanden habe, gibt Facebook also Aktienoptionen an seine Mitarbeiter ab und zahlt dadurch weniger Steuern. Ja, also viele Firmen, gerade junge aufsteigende Unternehmen hier im Silicon Valley, die geben ihren Führungskräften also zusätzlich zum Gehalt diese Chance auf Aktienoptionen. Das heißt, der Manager kann dann, wenn er eine Weile dabei ist, Aktien seiner Firma kaufen, aber zu besonders günstigen Konditionen, zum günstigen Preis. Und wenn die Aktien dann natürlich inzwischen im Wert gestiegen sind, dann macht er einen ordentlichen Gewinn. Das soll diese Führungskräfte halt motivieren, den Aktienkurs der Firma zu steigern, indem sie gute Arbeit machen. Das ist der Hintergedanke. Die Manager, die müssen aber den Unterschied zwischen dem aktuellen Kurs der Aktie und dem Preis, den sie selbst zahlen, versteuern. Also in Deutschland wäre das ein geldwerter Vorteil, ähnlich wie bei einem Dienstwagen, den ich gestellt bekomme. Die Firma schenkt ihnen ja sozusagen was. Umgekehrt kann aber die Firma, also in diesem Fall Facebook, sagen, wir haben da ja Aktien vergünstigt abgegeben und damit in Anführungsstrichen weniger Gewinn gemacht, als wir hätten machen können. Und diesen Verlust in Anführungsstrichen, muss man sagen, den setzen sie dann eben wieder von der Steuer ab. Und bei einer großen Firma wie Facebook, da kommen dann eben auch mal ein paar $100 Millionen zusammen. Und das sind dann tatsächlich 500 Millionen insgesamt. Wenn man das alles verrechnet mit dem, was eben Facebook gezahlt hat und dem, was sie jetzt wieder geltend machen, dann kriegen sie am Ende unterm Strich $429 Millionen raus. Wow. Bei uns in Deutschland, da wäre wahrscheinlich die Hölle los, wenn eine Firma so viel Geld zurückbekommt, ohne überhaupt Steuern zu zahlen. Gibt es da denn in den USA einen Aufschrei in den Medien oder ist es normal? Nicht so richtig ein Aufschrei. Ein paar Fachzeitschriften, die haben darüber berichtet, klar, haben das auch erklärt, was wir jetzt auch versuchen zu erklären. Und das hiesige Pendant zum Deutschen Bund der Steuerzahler, die regen sich natürlich auf, klar, weil sie es für ungerecht halten. Aber in den großen Fernsehsendern hier und in den Zeitungen, da gab es jetzt keine Riesenberichterstattung. Manche Experten, die sagen sogar, die Unternehmen können gar nicht anders. Wieso das? Ja, naja, eine Firma, die an der Börse ist, die gehört ja im Grunde ihren Aktionären und denen gegenüber ist sie natürlich verpflichtet, so sparsam wie möglich zu handeln und auch so viel Gewinn wie möglich zu machen. Und dazu gehört, so die Argumentation, eben auch die Gesetze auszunutzen und eben dann dem Staat kein Geld zu schenken. Ob das moralisch ist oder nicht, darüber urteilen wahrscheinlich die Medien und auch die Bürger. Ist denn überhaupt vielleicht geplant, was daran zu ändern oder wird das so bleiben? Also bei der Nummer mit den Aktienoptionen, die dann eben hinterher verrechnet werden können, da weiß ich zumindest von keinen Plänen, was zu ändern. Es gibt aber andere Steuerspartricks, da sind durchaus die Politiker dran, also Apple und Google zum Beispiel, auch Facebook, die sparen ja sehr viel Geld mit dieser Double Irish Dutch Sandwich Nummer, wo sie also so Geld hin und her verschieben zwischen Steuerparadiesen und Irland und den Niederlanden. Und da sind immerhin die G20-Finanzminister dran. Die wollen bis September einen sogenannten Aktionsplan vorlegen, um diese Schlupflöcher zu stopfen. Aber es gibt natürlich auch immer Länder, die von sowas profitieren. Irland zum Beispiel, die haben die niedrigsten Steuersätze für Unternehmen in ganz Europa und werden so natürlich auch extrem attraktiv als Standort für Unternehmen. Die Steuergesetze zu vereinheitlichen und aufeinander abzustimmen, das ist halt ein echtes Hauen und Stechen und das kann Jahre dauern. Und so lange freuen sich natürlich dann die Steuerstrategen in den Firmen und melken halt die Kuh, solange sie Milch gibt, klar. Facebook bekommt für 2012 $500 Millionen ungefähr zumindest zurück, 429 Millionen. Das haben US-Aktivisten ausgerechnet. Und möglich macht das ein besonderes Steuerschlupfloch für US-Aktiengesellschaften. Und wie das funktioniert, das hat uns unser ARD-Korrespondent Wolfgang Stuflesser aus Kalifornien erklärt.